NDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 21. April 1946. Der Todestag des britischen Ökonomen und Politikers John Maynard Keynes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem Herr Professor Drosten uns die Pandemielage aus virologischer Sicht geschildert hat, möchte ich nun einen weiteren Gast hier im Kabinett begrüßen. Herr Professor Keynes ist aus Cambridge gekommen. Good afternoon, everybody. It's my pleasure. Er ist gekommen, um uns Handlungsoptionen für verschiedene wirtschaftspolitische Maßnahmen in dieser schwierigen Situation zu erläutern. Wir sind sehr gespannt. Bitte sehr, Lord Keynes. Thank you very much, Mrs. Chancellor. Let me first of all point out that the measures you have taken so far are very appropriate. Das ist natürlich eine vollkommen fiktive Szene. John Maynard Keynes ist heute seit exakt 75 Jahren tot, was wir seinem berühmtesten Zitat zufolge langfristig gesehen sowieso alle sind. Doch in seiner aktiven Zeit haben ihn immer wieder Staats- und Regierungschefs um seinen Rat gefragt. Und die Herausforderungen waren seinerzeit nicht minder gewaltig. Krieg, Hyperinflation oder weltweite Depression sorgten die Menschen. Was also tun? Was hilft? Alles laufen lassen, also laissez-faire, bis alles irgendwann mal wieder ins Gleichgewicht kommt? Das war lange Zeit die Haltung der Hochschulökonomen. Die Wirtschaft sei zu komplex, so ihr Credo, als dass man sie mit dem Drehen an einer oder zwei Stellschrauben nachhaltig beeinflussen könnte. Mit dieser etwas hilflosen Einstellung räumte John Maynard Keynes auf. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, weil ich mich mit wirtschaftlichen Krisen auseinandersetzen wollte. Gustav Horn gilt als einer der renommiertesten Keynesianer unter den deutschen Volkswirtschaftsprofessoren. Und diese Auseinandersetzung führt natürlich dann automatisch auch im Studium schon schnell zu Keynes, der eben sowohl eine Erklärung für Krisen hat, als auch eben Rezepte gibt, wie man sie überwinden kann. Die Nationalökonomie ist eine vergleichsweise junge Forschungsdisziplin. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel wird erst seit 1969 verliehen. Ihre Gesetze, Regeln und Theorien sind nicht so leicht erklärbar wie ein naturwissenschaftliches Experiment. Denn in der Welt von Produktion und Konsum, von Angebot und Nachfrage, von Investitionen und Finanzierung ist alles so komplex miteinander verwoben, dass exakte Voraussagen äußerst schwierig sind und sich Ökonomen schwer tun mit konkreten Ratschlägen an die Politik. Nicht so Keynes. Er schuf ein Theoriegebilde, aus dem er glasklare Anleitungen für die politisch Verantwortlichen ableiten konnte. Vollbeschäftigung zu erreichen, ist das alles überragende Ziel. Dazu ist fast jedes Mittel recht. Selbst, ja, gerade in der Corona-Pandemie redet man über Keynes. Gerade auch am Anfang, als wir ja noch nicht genau verstanden haben, was da alles passiert und die Unsicherheit groß war, hat man sehr viel getan, um den Menschen Sicherheit zu geben, wie es auch Keynes gemacht hätte. Denn für ihn war ja Unsicherheit der treibende Faktor in einer Krise, der alles immer schlimmer machte. A great weight is lifted from us. This is the only known film of Keynes speaking. Selbst im großen Archiv der BBC gibt es nur dieses eine Interview mit John Maynard Keynes aus dem Jahr 1944, wo er über das Weltfinanzsystem spricht. Geboren wurde er 1883, mitten hinein in die sogenannte bessere Gesellschaft. Schon sein Vater war Nationalökonom. Keynes besuchte die Eliteschule in Eton und studierte anschließend in Cambridge. Zu Deutschland hatte Keynes vielfältige Anknüpfungspunkte. Er hat als junger Mensch Deutsch gelernt, hat aber dann später die Praxis verloren. Aber in jungen Jahren hat er sogar deutsche Bücher rezensiert im Economic Journal. Harald Hagemann ist emeritierter Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Hohenheim und, man ahnt es, ein überzeugter Keynesianer. Davon gab es gerade in Deutschland viele ab 1919. In dem Jahr wurde in Versailles über die Reparation verhandelt, die Kriegsverlierer Deutschland zahlen sollte. Für das britische Schatzamt saß der junge Ökonomieprofessor aus Cambridge mit am Tisch. Er vertrat dort eine Ansicht, die den Deutschen gefiel. Ich glaube, was er sehr gut gesehen hat, ist, wenn man den Gegner oder meinetwegen auch Feind, der jetzt verloren hat, so demütigend behandelt, wie das in Versailles geschehen ist mit Deutschland, dann schürt man Revanchegelüste. In dem Sinne würde ich sagen, Keynes war ein sehr guter Staatsmann. Besser als die, die als Staatsmänner in den führenden Positionen waren. Und darunter hat er gelitten. Und zwar so sehr, dass er unter Protest die Verhandlungen verließ und nach England zurückkehrte, um sofort ein Buch zu schreiben. Darin äußerte er sich nicht gerade schmeichelhaft über die Staatschefs, die er aus nächster Nähe beobachten konnte, etwa über den Franzosen Georges Clemenceau. Das ist die Politik eines Greises, dessen lebhafteste Eindrücke und lebendigste Vorstellungen der Vergangenheit und nicht der Zukunft angehören. Keynes sprach sogar von der Versklavung Deutschlands. Als Ökonom interessierte ihn nicht die Kriegsschuld oder eine angemessene Bestrafung Deutschlands. Er fragte, was machbar und vor allem, was ökonomisch vernünftig war für alle Beteiligten. Er äußerte Zweifel angesichts der gewaltigen Lasten, die Deutschland aufgebürdet werden sollten. Wo der Keynes darauf hinweist ist, wenn ihr so exorbitant hohe Reparationszahlungen von Deutschland verlangt, dann müsst ihr erstmal eure heimischen Märkte öffnen für deutsche Exporte, damit die Deutschen sozusagen die Gelder erwirtschaften können, die sie dann zahlen müssen. Und da war natürlich kein Land bereit, also auch England nicht, auf diesen Vorschlag zu hören. Im Februar 1936 erscheint sein bedeutendstes Werk, Die allgemeine Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes. Das Vorwort der englischen Originalausgabe beginnt mit diesem scheinbar harmlosen Satz. Dieses Buch richtet sich in erster Linie an meine Fachkollegen. Die deutsche Übersetzung ist die erste fremdsprachige Ausgabe überhaupt und erscheint bereits im Herbst 1936. Der renommierte Verlag Duncker und Humblot veröffentlicht das Werk einschließlich eines von Keynes eigens verfassten weiteren Vorwortes. Darin geht der Brite, wenn auch vorsichtig formuliert, auf die besonderen politischen und wirtschaftlichen Umstände in dem von den Nationalsozialisten regierten Deutschland ein. Doch dann passiert etwas Merkwürdiges. Die Worte von Keynes werden von unbekannter Seite ergänzt. Wirtschaftshistoriker Harald Hagemann hat sich ausführlich mit diesem Vorgang beschäftigt. Dann kommt ein Satz, wo er sagt, dass seine Theorie ja für einen totalitären Staat noch viel besser passen würde als für ein Land mit laissez-faire oder freiem Wettbewerb. Und diese Passage ist nicht von Keynes verfasst worden, das ist klar. Die Frage ist, wer hat die verfasst und ist Keynes vorab informiert worden über diese Änderung oder nicht? Das habe sich bis heute nicht abschließend klären lassen, sagt Hagemann. Sämtliche Unterlagen über diesen Vorgang sind durch den Krieg zerstört worden. Den Siegeszug der keynesianischen Lehre in vielen Ländern Westeuropas nach dem Zweiten Weltkrieg konnte das nicht stoppen. Die allgemeine Theorie wurde zur Anleitung für Regierungen, in Krisenzeiten die Dinge nicht einfach so laufen zu lassen, laissez-faire, sondern zumindest für einen begrenzten Zeitraum kontrolliert in die Marktprozesse einzugreifen, um Schlimmeres von der Allgemeinheit fernzuhalten. Auch in Deutschland. Als es 1966 zur ersten Nachkriegsrezession kommt, greift die Große Koalition wieder ins Buchregal und zückt Keynes. Und da gab es dann einen Politiker namens Karl Schiller, der Rezepte dagegen hatte und der auch etwas dagegen getan hat. Der Weg zu mehr Stabilität wird auch weiterhin mühsam sein. Aber das Stabilitätsziel ist auch keine Fata Morgana. Das Stabilitätsgesetz ist sicherlich Ausdruck des damals vorherrschenden Keynesianismus. Es hat ja auch die wirtschaftspolitische Landschaft sehr, sehr lange geprägt. Es gilt ja auch heute noch. Der Staat ist heute noch verpflichtet, eine Stabilisierungspolitik zu betreiben in Zeiten wirtschaftlicher Notlagen. Umstritten ist nur, wie genau er das tut. Angebotsorientiert oder nachfrageorientiert? Angebotstheoretiker sind der Meinung, ein Land kommt am schnellsten aus dem Tief, wenn man den wahren Produzenten, also den Firmen, das Leben erleichtert. Zum Beispiel durch Steuersenkungen, durch das Abschaffen von Auflagen und Beschränkungen oder durch weniger Bürokratie. John Maynard Keynes setzte auf der anderen Seite an, um die Wirtschaft anzukurbeln, bei der Nachfrage. Etwa indem der Staat den Verbrauchern Anreize gibt, bestimmte Dinge zu kaufen. Wie vor einigen Jahren die Abwrackprämie oder heute die Förderung zum Kauf von Elektroautos. Die öffentliche Hand kann aber auch selbst als Investor auftreten, indem sie der Wirtschaft direkt Aufträge gibt. Für den Bau neuer Straßen, Brücken, Schulen oder Kitas. Dafür, und das ist zentral für Keynes und ein Kernvorwurf seiner Gegner, dürfe sich der Staat vorübergehend auch verschulden, meint Professor Gustav Horn. Und wenn man aus der Krise rauskommt, dann fließen ja auch die Steuereinnahmen wieder und die Programme können ja auch eingestellt werden zur Stabilisierung. Und dann kommt wieder eine Phase, wo die Staatsfinanzen dann eben wieder in Ordnung gebracht werden können. Insbesondere dann eben, wenn die wirtschaftliche Entwicklung gut ist. Doch wenn sie schlecht bleibt über längere Zeit, dann geraten die Keynesianer in die Defensive. So war es in Deutschland, als Mitte der 1970er Jahre nach dem Ölpreisschock eine längere Phase mit hoher Inflation und hoher Arbeitslosigkeit einsetzte. Da bekamen die neoklassischen Angebotstheoretiker Oberwasser und setzten in den 80er Jahren mit Hilfe der christlich-liberalen Koalition ihre Positionen durch. Das änderte sich auch unter Rot-Grün nicht. Die Hartz-Gesetze hatten nichts mit Keynes zu tun. In dieser Zeit war Jürgen Krompart einer der sogenannten fünf Wirtschaftsweisen. Ich kam dann eben da rein und hatte dann natürlich meine keynesianische Position. Der heute 88-jährige Gründer der deutschen Keynes-Gesellschaft war damals allein auf weiter Flur und versuchte mit Minderheitenvoten gegenüber den Neoklassikern die Keynes-Fahne hochzuhalten. Also es war für die wieder Neuland, dass mit einmal jemand eine andere Meinung als die an den Universitäten herrschende hatte. Ich habe jedes Mal ein Minderheitsvotum geschrieben. Es war immer dabei der Arbeitsmarkt. Ich habe gesagt, nein, beides ist wichtig, je nach Situation, angebotsorientierte Politik, wenn es Angebotsprobleme gibt und nachfrageorientierte Politik, wenn es Probleme bei der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage gibt. Eine Renaissance erlebten Keynes Ideen in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Die Folgen der Lehman-Bankenpleite schwappten auf die Realwirtschaft über und erfassten in Windeseile den gesamten Erdball. Die Angst vor einer neuen großen Depression ging um. Da rief Bundeskanzlerin Angela Merkel die Spitzen von Industrie und Gewerkschaften, aber auch die volkswirtschaftlichen Berater zum Krisengipfel zusammen. Ich halte dies also für den Ausgangspunkt eines sehr engen Zusammenwirkens von allen Akteuren in unserer Gesellschaft, um unser starkes Land für die Krise wetterfest zu machen. Auch Gustav Horn war eingeladen zu diesem Treffen im Bundeskanzleramt im Dezember 2008 als Chef des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie. Es war dann eben so, dass wir als Keynesianer etwas anbieten konnten. Wir konnten sagen, machen Sie dies, machen Sie das, machen Sie ein Konjunkturprogramm. Und das wurde dann auch begierig aufgenommen. Und schnell umgesetzt. Plötzlich schien Geld keine Rolle zu spielen, um Schulen zu sanieren oder neue Kitas zu bauen. Bloß keine Schockstarre, nur keine depressive Stimmung aufkommen lassen, lautete die Devise in Bund, Ländern und Gemeinden. Gerade das Konjunkturpaket 2 war geradezu ein klassisches keynesianisches Paket mit einem hohen Investitionsanteil. Und auch einem Anteil, der sehr kurzfristig der um sich greifenden Unsicherheit entgegenstand. Und schon im Konjunkturpaket 1 hatte man eine Einkommensstabilisierung über die Kurzarbeit gemacht. Also das war quasi das keynesianische Lehrbuch, ohne dass man dies gelesen hätte. Mittlerweile sitzt mit Olaf Scholz ein Finanzminister am Kabinettstisch, von dem Sätze wie diese zu hören sind. Aus meiner Sicht ist es deshalb ganz zentral, dass wir mit den soliden Finanzgrundlagen, die wir heute haben, in der Lage sind, mit vielen, vielen Milliarden gegenzuhalten. Das ist gelebter Keynesianismus, wenn man das so sagen will, ist eine aktive Politik gegen die Krise. Und das macht Olaf Scholz nun seit einem Jahr. Mit Wumms aus der Bazooka gegen das winzige Virus und seine Auswirkungen. Und so ist die Vorstellung gar nicht abwegig, dass John Maynard Keynes mit am Corona-Kabinettstisch sitzen könnte. There is no guarantee that these measures will succeed, but it's worth trying. Thank you for your attention. Vielen Dank, Professor Keynes. Das war sehr inspirierend und hilfreich. Ich denke, wir werden uns in diesem Sinne weiter beraten. Wie nannten Sie das doch gleich, Kollege Scholz? Gelebter Keynesianismus. Ach ja, genau. Ich denke, wir schaffen das. Wir schaffen das. Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an John Maynard Keynes, der heute vor 75 Jahren gestorben ist. Redaktion Gesa Rünker. Zeitzeichen morgen über den Vereinigungsparteitag der SED im Jahr 1946. Zeitzeichen.